بين الفتوى من الإمام ابن القيم رحمه الله وذاك لقد نفى التوحيد الشرك الأعظم وعليه نسبت القبلة وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر وصحت به الملة للعامة. ابن القيم رحمه الله ذاك لقد نفى توحيد الشرك الأعظم. Der Tawhid hat den großen Schirk negiert, verboten, zerstört. Ja? Kommt, der Tawhid zerstört den Schirk. Wenn der Schirk aber kommt, er zerstört den Tawhid. Tawhid und Schirk kannst du niemals ja, bei einer Person finden. Diese zwei Sachen können sich niemals bei einer Person sammeln. Entweder man ist ein Muwahhid, ein Monotheist, oder man ist ein Mushrik. Dass man gleichzeitig Muslim und Muschlik ist, das ist unmöglich. Deswegen derjenige, der großen Schirk begeht in der Ibadah, der ist niemals ein Muslim. Allah. Und einer, der den Tawhid verwirklicht hat, so einer, bei ihm wirst du unmöglich den großen Schirk finden können. Das sind zwei Sachen, die können sich niemals vermischen. Niemals. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, wenn du einen Muschrik siehst, ja, egal ob dieser, also jemand, der den großen Schirk in Ibadah begeht, egal ob es sich dabei um einen Araber handelt, oder um einen Türken, oder einen Albaner, oder einen Tschetschene, oder einen Afghane, oder Pakistaner, oder irgendwas anderes, wenn du bei ihm den großen Schirk in Ibadah findest, er ist ein Muschrik, ein Kafir und ist niemals Muslim. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allah, diese Sache muss richtig sitzen. Richtig. Versteht ihr mich? Sie muss hundertprozentig sitzen. Weil wenn das nicht ist, werden alle anderen Taten sinnlos sein. Ja? Und wie sagt man das? Dass dir eine Musiba zustoßt. In dieser und in der nächsten Welt. In dieser Welt, es ist nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bloßstellt, dich erniedrigt und im Stich lässt. Ja, wenn du den großen Schirk bei dir hast. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn es aber, wenn du dich von dem großen Schirk sauber gemacht hast, ja, dann kann dir nur eine Sache von den zwei Sachen passieren, die Sahaba, die Sallallahu alaihi zu den Munafikin sagten. Ja? Willkommen salam. Kul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayayn. Sag ihnen, erwartet ihr für uns ja, irgendwas anderes außer einer von zwei schönsten Sachen, die uns passieren können. Ja? Was erwartet ihr? Du fragst die Monatikin, die Heuchler. Was erwartet ihr, was mit uns wohl passieren wird? Nichts außer einer von den beiden schönsten Sachen, die einem passieren können. Welche? Entweder Shahada fi Sabilillah, der Tod fi Sabilillah, auf Allahs Wege, tabarak wa ta'ala, oder der Sieg, der errungene Sieg in dieser Welt. Das ist es. Versteht ihr mich? Aber wir haben gesehen, Leute, die Schirk bei sich hatten, ja, alles, was sie getan haben, ist zunichte geworden. Allah hat das zerstört in dieser und in der nächsten Welt. Weil Allah ist niemals zufrieden mit Kufr. Allah ist niemals zufrieden mit Schirk. Deswegen werden wir sehen, Völker, Mushrikin, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Muwahidin zu ihnen kommen und sie diese Muwahidin, diese Monotheisten, diese wahren Gläubigen, wenn sie annehmen, was wird mit diesem Volk passieren? Solange die Muwahidin unter ihnen sind, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen den Sieg geben und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie unterstützen und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen die Möglichkeit geben, den rechten Weg, den richtigen Weg einzuschlagen. Aber sobald sie die wahren Gläubigen im Stich gelassen haben, sie an die Kuffar ausgeliefert haben, sie selbst getötet haben, nachdem sie ausgenutzt haben und sie nicht mehr brauchten, was hat Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Volk gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie verlieren lassen. Gegen wen? Gegen Russen, gegen Amerikaner, gegen Munafikin und so weiter und so weiter. Ja? Und das wird immer so sein. So ist es mit den wahren Gläubigen. Irgendwo ist Krieg, die Leute werden geschlachtet wie die Schafe. dann sagen sie, unsere Brüder, wo ist die islamische Umma? Und dann kommen die Westen dieser Umma, die Löwen dieser Umma. Alhamdulillah, Brüder, Mashallah, ihr hilft uns und so. Ja? Sie nehmen sie an, wegen weltlichen Nutzen. Sobald sie das erreicht haben, was sie wollten, sagen sie, nein, ihr seid Terroristen, Wahhabier, und liefern sie aus nach Guantanamo, und liefern sie aus an die Munafikin, an die Kuffar, und so weiter, und so weiter. Was passiert wohl mit diesem Volk? Denkt ihr wirklich, die werden weiter unbesiegbar sein, wie sie vorher waren, während als unter ihnen wahre Gläubige waren? Nein, wallah. Ja? Ihr Herrscher wird Kadyrov werden. Ihr Herrscher wird Karzai werden. Ihr Herrscher wird dieser Kafir oder der andere Kafir werden. Warum? Wegen ihrer Heuchlerei, wegen ihrem Verrat an dieser Religion und dann an den Mu'minin. Na? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Imam ibn Qayyim r.a. sagt weiter, also in der Fetwa, لَكَدْ نَفَى التَّوْهِيدَ الشِّرْكَ الْأَعْظَمَ. Der Tawhid hat den großen Schirk zerstört, verneint, verleugnet, verboten. وَعَلَيْهِ نُسِبَتِ الْقِبْلَ. Und auf ihm wurde die Qibla aufgebaut. Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden darf. Allah, sobald du jemanden, wa yasin billah, Allah subhanahu wa ta'ala beigesellst, bist du kein Muwahid mehr, sondern du bist ein Mushrik. Egal, ob du das in Tawhid al-Rububiyyah machst. Tawhid al-Rububiyyah, das machen die meisten nicht, nur die ganz geisteskranken Kuffar. Ja? Wenn du jemanden Allah beigesellst in der Ibadah oder in irgendeiner Eigenschaft Allahs tabaraka wa ta'ala, dass du sie jemand anderen aus Allah zuschreibst, dann ist was zerstört? Ja? Dein Tawhid ist zerstört. Und du zählst nicht mehr zu Ahlul Qibla. Du zählst nicht mehr zu den Leuten dieser Kaaba in Mekka. Ja? Eine allgemeine Formel bei den islamischen Gelehrten. Ja? Wer sind deine Awliya, deine Brüder? Alle Leute von Qibla. Alle Leute, die sich Richtung Kaaba umdrehen in ihren Gebeten. Ja? Für wen gilt das? Ja? Für die Muwahidin, die nicht Schirk machen. Aber wenn jemand Schirk macht, egal in welche Qibla er sich dreht, wie zum Beispiel Iraner, die Schia, die Rafida, sie können sich drehen, so viel sie wollen, Richtung Qibla. Sie können nicht zu Qibla. Sie können nicht zu Kaaba. Und sie können nicht zu unserer Umma. Das sind Mushrikun. Mushrikun. Und alle anderen, die Schirk haben, sie gehören nicht zu Ahlul Qibla. وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالِ. Und wegen diesem Tawhid wurde das Blut und das Vermögen eines Menschen für dich als Muslim haram. Sobald jemand den Tawhid verwirklicht hat, mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das bedeutet, dieser Mensch, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mit seinen Voraussetzungen ausspricht, also mit diesem Schurut, sein Blut und sein Vermögen ist für dich haram geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Aber solange jemand nicht Tawhid hat, was bedeutet das? Das bedeutet, sein Blut und sein Vermögen ist nicht haram für dich. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er schwebt in einer sehr großen Gefahr. Deswegen, wegen La ilaha illallah, weil Kuffar, die Amerikaner und die Briten, die Kreuzritter, Nachkommen von Richard Hundeherz, seine Enkelkinder, sie verstehen La ilaha illallah besser als viele Muslime. Warum? Weil was bedeutet La ilaha illallah? Wenn jemand La ilaha illallah spricht, das bedeutet, sein Blut und Vermögen ist für mich haram. Ich darf mich in, wie der Professor mir sagt, nimm von einem Muslim nichts ohne Erlaubnis, nicht einmal aus Spaß. Nicht einmal aus Spaß darfst du von einem Bruder etwas wegnehmen. Ja? Nicht einmal aus Spaß darfst du von einem Bruder etwas wegnehmen. Sogar wenn du einen Stab genommen hast, so einen Stab, womit man einen Pferd also schlägt, dass er ein bisschen schneller rennt. Nicht einmal das, wenn du das von ihm genommen hast, gib es ihm wieder zurück. Die Kuffar haben das verstanden. Das bedeutet, wenn die Muslime stark werden und einen islamischen Staat haben, dann lernen sie zu uns sagen, nimm Islam an. Und wir haben die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, wir nehmen Islam an, Oder wir sagen, wir nehmen Islam nicht an, aber wir werden die Tore unseres Landes für euch öffnen und ihr könnt Da'wa in unserem Land machen. Wenn sie das aber auch nicht sagen, sagen nein, wir zahlen nicht Jizya. Wir zahlen nicht Jizya und wir erlauben euch nicht in unser Land reinzukommen. Ja? Abendland in Christenhand. Dann sagen wir, okay, Jihad fi sabilillah. Das ist die letzte Möglichkeit, die es gibt. Ja? Und dieser Manhaj ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, bis zu den letzten, sozusagen, wie soll ich das formulieren, bis zu den letzten Herrscher des islamischen Staates, die letzten, wer waren die letzten? Die Osmanen, ja, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bis Osmanen ist immer der gleiche Mensch geblieben, ja, zu den Griechen, die jetzt Probleme haben mit der Wirtschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie nie aus diesen Problemen herausbringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala geben, dass die Amerikaner etwas noch viel Schlimmeres erleben als die. Dass sie vor Hunger krepieren, Katerne Hunger machen. Ah? Kommen wir zu den Griechen, die Osmanen kommen. Islam annehmen? Nein. Okay, wir kommen rein und machen Da'wa. Sie sagen nein. Sie sagen okay, dann kommen wir mit Gewalt rein. Dann sind sie gekommen. Gehen wir weiter nach Mazedonien. Dawa, nein, okay, Jizya, auch nicht, okay, Jihad, wollt ihr nicht, Halas, und dann so weiter. Zedonien, Albanien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, große Teile von Russland. Muslime haben mit Sibirien regiert, ganz China, nicht ganz China, Entschuldigung, große Teile von China, viele unsere Brüder, die in Turkmenistan, wie heißt das, diese Republik in Uiguristan oder anders? Die Uiguren. Unsere Brüder, die dort geschlachtet werden von den kranken Mushrikin. Hasbunallahu wa ni'mal. Und auf der anderen Seite, bis halb Frankreich. Verstehen Sie mich, barakallahu fikum? Aywa. Wenn aber jemand sagt, la ilaha illallah, alas, du musst ihn in Ruhe lassen. Genau das haben die Kuffar verstanden und haben gesagt, wir werden niemals erlauben dürfen, dass sich drei Muslime irgendwo versammeln und dass sie stark werden. Ja? Wenn die Kuffar Muslime nicht angreifen, wenn sie in Ruhe lassen, dann ist das ein Beweis, dass die Muslime schwach sind. Ja? Sobald die Kuffar beginnen, Granaten zu werfen, die tonnenschwer sind, wie zum Beispiel auf die Brüder Taliban, ja, dann ist das ein Beweis, dass sie große Angst haben. Deswegen machen sie das. Weil Taliban sind auf dem Weg, gefährlich zu werden. Deswegen, bevor sie das werden, müssen wir reagieren. Und nicht nur das. Ich sage euch noch etwas. Ja? Und denkt gut darüber nach. Wenn die Kuffar in unsere Moschee oder zu unseren Vorträgen Heuchler schicken, Spione schicken, dann ist das ein Beweis, dass wir, inshallah, dass sie Angst vor uns haben. Wallah. Ja? Wenn sie Spione schicken, die uns ausspionieren und herumschnüffeln wie Jagdhunde, dann ist das ein Beweis, dass sie Angst vor uns haben. Die denken, wir sind stark. Subhanallah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? In einem islamischen Staat sind Munafikin was? Sie haben Angst. Sie kommen in die Moschee und sind mit Muslimen äußerlich, haben Bart und so, kleiden sich als Muslime. Ein Bruder dieser Amin Hajar, der heißt, ich lese gerade sein Buch, er war 8 Jahre in Guantanamo, wurde gefangen in Afghanistan von den Amerikanern und wurde nach Guantanamo verschleppt. Und jetzt lebt er in Sudan, ist ein Sudanese und er erzählt seine ganze Geschichte. Subhanallah, sehr interessant. Er erzählt von den Munafikin in Mazar-i-Sharif. Er sagt, bis gestern, wo die Taliban noch regiert haben mit Scharia, mit dem Hanafi-Mezheb, alle Leute dort haben gejubelt. Ja, als man uns gefangen hat, also die Heuchler, die Verräter, ja, zusammen mit den Amerikanern, als sie uns in die Stadt reingeführt haben, die Menschen, Frauen ohne Hijab, die Leute haben sich den Bart rasiert und erwarten uns und beschimpfen uns und beleidigen uns und spucken uns an. Ja, Scharia ist weg, Taliban sind weg, Islam ist weg. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Weil da war das Gesetz von den Hanefiten. Ein Mann ohne Bart auf der Straße könnte es Probleme bekommen. Die werden dich vorladen. Was heißt hervorragend? Die nehmen dich mit und sagen, was los, wieso machst du das? Bist du eine Frau? Bist du schwul? Was? Im islamischen Staat gibt es keine Zielermine mit diesen Sachen. Willst du reinkommen aus Pakistan? Bei den Taliban war es draußen, du wartest draußen, bis der Bart wächst. Und erst dann darfst du über die Grenze. Ja? Deswegen diese Leute damals, was war mit ihnen? Was war mit denen? Wieso waren sie so? Das waren Heuchler, Munafikin. Die Taliban sind an die Macht. Die sind strenge Hanefiten. Wir müssen uns anpassen. Sobald die Taliban weg sind, ja, Hijab weg, Bart weg, gehen wir unseren alten Weg. Integration. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen, wenn ihr einen Munafik oder Heuchler seht, dann solltet ihr wissen, die Kuffar haben Angst, dass da nicht irgendwas ist. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aber ihr sollt wissen, dass es Munafikin immer geben wird. Immer wird es diese Heuchler geben, Leute, die die Akhira verkauft haben für die Dunya, Heuchler und Verräter, die diese Welt mehr lieben als was? Ja? Als die Jannah. Sie glauben nicht an Jannah. Sie glauben nicht an Jannah. Deswegen machen sie das auch. Arbeiten mit den Kuffar zusammen gegen Islam und gegen Muslime. La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann kommt und sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und betet und fastet. Das ist alles ungültig, was du machst. Du hast dein La ilaha illallah zerstört mit deinem Verrat, mit deiner Heuchlerei, La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Also wenn jemand La ilaha illallah Muhammad Rasulullah richtig ausspricht, ist sein Blut und sein Vermögen und wir sagen auch und seine Ehre, ja, für dich haram, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo in fasalat darul imani min daril kufri. Und der Staat des Islams, das islamische Land, wird wegen Tauhid, wegen La ilaha illallah, von darul kufr getrennt. Was ist der Unterschied zwischen einem islamischen Staat und einem Kafir-Staat? La ilaha illallah. Tauhid. Ja, Tauhid. Oder besser gesagt, was ist die Definition von einem islamischen Staat? Ein islamisches Land. Die Definition ist, ja, bei allen islamischen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheit, nur gibt es Unterschied ist in der Ibara. Wie sagt man Ibara? La, nicht Ibada, Ibara mit Ra. Aussprache. Nein, Aussprache. Ja? Tabir. Al-Muhim. Tabir. Wisst ihr nicht, was Tabir ist? Ausdrucksweise Barakallahu fikum, aber der Sinn ist der gleiche. Ja? Darul Islam, ein islamisches Land, ein islamischer Staat ist dieses Land, das mit Scharia regiert, mit Allahs Gesetz regiert. Ja? Auch wenn alle Bewohner drinnen Kuffar sind, das ist ein islamisches Land. Ja? Und Darul Kufr, ein Kufrstaat, ein Kufrland, ein Land des Kufrs ist dieses Land, das nicht mit Allahs Gesetz regiert, auch wenn alle Bewohner Muslime sind. Das ist die Definition von Darul Islam und Darul Kufr. Gegen was hat das Land den Namen Darul Islam, islamisches Land bekommen? Wegen was? Wegen La ilaha illallah. Und La ilaha illallah bedeutet unter anderem auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gesetzgeber ist. Der einzige Hakim, Allah, der Baraka wa ta'ala. Sobald du einen anderen Gesetzgeber annimmst, egal ob es die demokratische Partei ist, oder die sozialistische, oder die kommunistische, oder die, keine Ahnung, nationalistische, oder sonst irgendeine, ist sie dadurch dein Gott geworden, diese Partei. Sie ist dein Gott. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich von dir losgesagt. Und du von ihm, der Baraka wa ta'ala. Ist Türkei ein islamisches Land? Nein. Türkei ist Darul Kufr. Warum? Darul Kufr, ein Kufrstaat. Warum? Weil dort, wer regiert? Scharia oder das Kufrgesetz? Das Kufrgesetz. Ja? Ist Ägypten ein islamischer Staat oder ein Kufrstaat? Ein Kufrstaat. Warum? Weil dort das Kufrgesetz regiert und nicht Allahs der Baraka wa ta'ala Gesetz. Und das könnt ihr mit allen Ländern auf dieser Welt die gleiche Formel benutzen und ihr werdet keinen Fehler machen, weil hinter euch stehen alle Mazhab. Mazhab al-Hanafi und Hanbali und Shafi und Maliki und alle anderen Mazahib. Von Anfang bis Ende. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Naam. Wasahat bihi al-Milla lil-Amma. Und wegen diesem Tawhid, wegen La ilaha illallah, kannst du einen Menschen zur islamischen Mille dazuzählen. Du sagst, Halas, der gehört zu unserer Mille, er gehört zu unserer Umma. Der La ilaha illallah hat, der den Tawhid verwirklicht hat, erzählt zu islamischer Umma. Der, der das nicht hat, erzählt nicht zu islamischer Umma. Ja, aber ich bin Muslim, ich will zu islamischer Umma sagen. Das hättest du wohl gern. Sag dich los von dem Tagut. Mach Kufr in den Tagut. Und verwirkliche den Tauhid. Säubere deine Akhida von Schirk. Erst dann wirst du zu islamischer Umma dazugehören. Solange du es nicht das machst, wir werden dich als einen Afghanen bezeichnen, einen Pakistaner, wir nennen dich einer aus Nigeria, wir sagen, er ist einer aus Ankara oder wir sagen, er ist auch einer aus Bosnien. Aber wir werden niemals sagen, du bist ein Muslim, solange du den Tauhid nicht verwirklicht hast und solange du dich nicht von Schirk losgesagt hast. Ja? Oft, wenn wir, das sind die wichtigsten Vorträge überhaupt. Und nichts gibt es Wichtigeres als das. Und ehrlich gesagt, derjenige, der das nicht versteht, er braucht keine Vorträge über Tahara oder was weiß ich, Heirat oder Scheidung im Islam oder was weiß ich was. Wenn er das nicht versteht, alles andere ist unwichtig. Alles andere ist egal, ob er es versteht oder nicht. Ja? Die anderen, das Themen im Islam, ja, können ihm dazu helfen, dass er ein besserer Mensch wird. Aber er wird trotzdem in Jahannam landen. Weil wie viele Kuffar haben wir gesehen, sein Benehmen, wie er sich benimmt, ist besser als bei den meisten Muslimen. Aber er kommt trotzdem in Jahannam, der Arme. Weil dass du in Jannah bekommst, dass du in Jannah reinkommst, ist die Voraussetzung, la ilaha illallah. Und genau das hat er nicht. Und genau das hast du auch nicht. Ja? Und bei solchen Vorträgen gibt es immer wieder welche, die sagen, was ist Schirk? Wenn jemand sagt, was ist Schirk, das ist der größte Beweis, dass er überhaupt kein Muslim ist. Er ist kein Muslim. Weil die erste Voraussetzung, damit du Muslim wirst, ist was? La ilaha. La ilaha. Du verleugnest den Schirk und säuberst du dich von dem Schirk. Aber wenn du nicht weißt, was Schirk ist, wie kannst du dich dann von ihm säubern und entfernen und lossagen? Kannst du nicht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Inshallah ta'ala, gehen wir weiter, dass wir inshallah ta'ala unsere Zeit besser ausnutzen mit Allahs Gebarak der Erlaubnis. Die nächste Fatwa haben wir schon gelesen in dem früheren Kapitel. Al-Nutqu bi shahadatayn min ghayri ma'rifati li ma'naha wa la 'amalin bi muqtadaha fa inna dhalika ghayru nafin bil ijma'. Das Aussprechen von Shahada, ohne dass man weiß, was das bedeutet, und dass man auch nicht nach dieser Shahada, also la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass man da nicht handelt, lebt, was bedeutet danach handeln? Dass du la ilaha illallah in die Tat umsetzt. Dass du la ilaha illallah in Tat umsetzt, dass du es lebst. Dass es nicht nur eine Aussage ist. Also einer, der la ilaha illallah nur sagt, er versteht aber nicht, was das bedeutet. Und er arbeitet nicht nach diesem la ilaha illallah, nach diesem Gesetz von la ilaha illallah. Er lebt nicht danach und arbeitet nicht danach. Was ist damit? فإن ذلك غير ناف بالإجماع. Das nützt einem Menschen überhaupt nicht. بالإجماع. Ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Einer kommt und sagt, la ilaha illallah. Er weiß gar nicht, was das bedeutet. Und er lebt nicht nach dem Gesetz von la ilaha illallah. Er hat etwas gesagt, das nützt ihm überhaupt nicht. Das wird ihn nicht von Jahannam retten. Nein, Wallah, das wird ihn nicht von Jahannam retten. Und wir werden auch nie zu ihm sagen, er wäre ein Muslim. Wir werden sagen, er ist ein Muslim, wenn er la ilaha illallah sagt. Ja? Aber wenn er nicht weiß, was la ilaha illallah bedeutet, es ist zwangsläufig, wird er etwas begehen, gleich danach, was gegen la ilaha illallah ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil wir sind verpflichtet, mit den Menschen nur äußerlich zu richten. Einer kommt und sagt, Wallahi, ashhadu an la ilaha illallah, wa ana Muhammad Rasulullah. Wir sagen, Allah, er ist ein Muslim, Allah. Ja? Aber wenn er la ilaha illallah nicht versteht, wenn er nicht weiß, was das ist, wenn er nicht weiß, was für einen Vertrag er mit Allah geschlossen hat, indem er la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt hat, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn er irgendein Blödsinn macht. Wallah. Er wird sagen, ich schwöre bei meiner Mutter. Du hast gerade gesagt, la ilaha illallah. Und dann sagst du, ich schwöre auf meine Mutter. Diese sind zwei Sachen, die man nicht, die können nicht zusammen. Ha? Der Professor mir sagt, man halefe bi ghayri illahi faqad ashrak. Wer auf etwas anderes schwört, außer auf Allah, hat Schirk begangen. Natürlich den kleinen Schirk. Er ist dadurch nicht aus dem Islam rausgekommen. Wenn das nur eine Aussage ist, aber wenn das eine Aussage ist, mit Glauben im Herzen, in dem Sinne, dass Mutter wichtiger ist als er, Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist ein Kafir. Wie dieser eine Rapper. Wie heißt dieser Rapper, der das gesagt hat? Ich? Nazar. Nazar. Navar, mit Blibrille. Was hat, wie hat er gesagt? Muss es normal, dass sie als Muslim eine Mutter immer durchstellen? Was? Ey, noch einmal? Es ist normal, bei einem Muslim? Es ist normal, dass ich als Muslim meine Mutter immer durchstellen. Ja, ist ein Kafir der schlimmsten Sorte. Aber das ist jetzt die Zeit, in der wir leben. Huriatul Fikr. Die Freiheit, also freie Meinungsfreiheit, ja, Meinungsfreiheit nennt man das, Huriatul Fikr. Ja. Jeder darf über Islam reden, sagt ja, ich als Muslim liebe meine Mutter mehr als Gott, als Allah. Und er darf das sagen, denkt ihr wirklich, irgendwer wird ihn zur Rechenschaft da, also ziehen oder ihn anklagen für das, was er gesagt hat? Nein, niemand. Warum? Huriatul Fikr. Aber dieses Huriatul Fikr, ja, tauscht nur die zwei ersten Buchstaben um, F und K. Tauscht, dann werdet ihr sehen, was das ist. Huriatul Kufr und nicht Fikr. Kufr, das ist es. Jeder darf Kufr machen, so viel er will, und keiner wird ihm ein Wort sagen. Im Islam gibt es das nicht. Bist du ein Muslim? Ich sage, ja, natürlich bin ich ein Muslim. Komm, wir gehen zu dem islamischen Herrscher. Wir gehen zu Qadi. Wallahi, Qadi hat das und das und das und das gesagt. Und ich habe auch Zeugen dafür. Ja? Glaubst du, er wird das noch einmal sagen? Ja, Wallah, er wird sagen, Atubu ilallah, astaghfirullah aladim, möge Allah mir verzeihen, ich werde das nie wieder machen. Allah, ma'assalam. Ja, aber hier nicht. Sag ihm das einmal, diesen Schwachkopf. Deine Mutter ist über Allah. Sag ihm das. Er wird sofort beginnen zu diskutieren. Und der Mensch ist immer bereit zu diskutieren. Immer bereit zu. Also Streit, weißt du? Immer zu verteidigen seine Meinung. Obwohl seine Meinung der größte Kufr und Schwachsinn ist. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ayo, wollen wir weiter? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah sagt: الغاية المحمودة التي بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة لا إله إلا الله وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة. الغاية المحمودة. Was ist الغاية? Ziel. المحمود. Was ist محمود? Lobenswert. Ja? Der größte Ziel eines Menschen ist was? التي بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم. Der Ziel eines Muslims, also eine, die Sache, nach, also das Beste oder das, wonach ein Muslim strebt. Ja? Und nur damit ist ein Benu Adam, ein Sohn Adams, ein Mensch, nur damit ist er komplett und nur dadurch wird er glücklich sein und nur mit dieser Sache wird er was? Wird er sich retten, wird er gerettet, wird er gerettet. Ibadatullahi wahdahu, das Anbeten Allahs, tabarik wa ta'ala, einzig und alleine, nur dadurch. Ja? Zweite Sache, wahi haqiqatu la ilaha illallah, und das ist die wahre Bedeutung von la ilaha illallah, dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Wenn jemand zu einem Grab kommt, zu einem Turbe, nennt ihr das auch Turbe? Ja. Du kommst zu einem großen Turbe, stellst dich doch, egal wer drinnen ist. Wenn in diesem Grab der Prophet alayhi salatu wa salam ist, oder Omar ibn Khattab, oder Abu Bakr radiallahu anhu, oder Salahuddin Ayyubi, oder irgendein Hodja, der vor 200 Jahren gestorben ist, oder was weiß ich wer. Wenn du dich auf diesen Grab stellst und den im Grab rufst, oh du, gib mir dies, gib mir das, entferne von mir diese Bella, oder mach dies, dass das und das geschieht. Was hast du gemacht? Du hast dein La ilaha illallah zerstört. Du hast einen anderen Gott angebetet. Er ist dein Gott, den du um Hilfe bittest. Ja? Und das machen sehr viele Leute in Syrien zum Beispiel. Sehr viele Leute in Syrien machen diese Art von Schirk. Sie rufen tote Menschen in ihren Gebeten. In Ägypten sehr viel, in Türkei. So viele ihr wollt. Wallah. Aber die würden niemals erlauben, dass du zu ihm sagst, dass er ein Kafir ist. Er ist aber ein Kafir, der schlimmsten Sorte. Schlimmer als die Muschrikin in der Zeit des Propheten, alayhi salatu wassalam. Was hat dazu geführt? Wer hat das verursacht? Ha? Der Jahl, das Unwissen in Religion. Sie verstehen Koran nicht, sie verstehen die Religion nicht. Deswegen ist das passiert. Ha? Und Faktoren gibt es genug, so viel ihr wollt. Ha? Der Westen schickt seine Leute, ihr seid jetzt die Präsidenten. Das islamische reich werden wir mit einem Lineal aufteilen. Da haben wir Marokko, da haben wir Tunis, da haben wir hier Algerien, da ist Libyen, da machen wir Ägypten, unten ist Sudan schön, da machen wir Syrien, da machen wir Türkei schön, hier ist Jordanien, oben ist, über Syrien ist, also daneben ist Libanon, Palästina haben wir sowieso den Juden versprochen, ja, weil dafür müssen sie in Deutschland, in Österreich und in Polen geschlachtet werden. Ja, jetzt haben wir eine gute Ausrede, eine gute Gelegenheit, weil wir Briten wollen sie nicht. Die waren nur viele Briten in Britannien. Was machen wir mit denen? Auf Schiff und wir geben ihnen einen Staat. Benjamin Franklin, er war selber ein Jude, hatte jüdische Wurzeln, der US-Präsident. Liest mal seine Aussage, was er über die Juden sagt. Benjamin Franklin, er sagt doch hier Leute, uns, wir haben eine Gefahr, eine richtige Gefahr. Überall, wo sie aufgetaucht ist, hat sie das, den Staat bis zu den Wurzeln zugrunde gemacht. Zerstört. Spanien und was weiß ich, wie viele Länder er da aufzählt. Wer sind diese Leute? Die Juden. Die werden diesen Staat, sie werden überall, wo sie aufgetaucht sind, haben sie die Moral der Menschen zerstört. Haben die Wirtschaft zerstört. Alles. Benjamin Franklin, ein Jude, sagt das über seine und über seine Brüder, Landsleute. Landsleute haben sie. Sie haben kein Land seit Musa, Ibsalam. وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل نجاتي وسهادة. Und jeder derjenige, der diesen Ikhlas nicht verwirklicht hat, jeder, der diesen Ikhlas nicht hat, er gehört nicht zu den Menschen der Glückseligkeit und der Menschen der Rettung. Was ist Ikhlas? Ikhlas ist Reinheit. Rein. Stimmt. Aufrichtigkeit wird auch auf Deutsch übersetzt. Aber die richtige Meinung, die richtige Bedeutung von Ikhlas ist Reinheit. Weil das kommt von dem arabischen Wort Khalis. Was bedeutet Khalis? Rein. Pur. Pur. Nicht mit irgendwas anderem vermischt. Ja? Wenn du sagst Leben und Khalis, das bedeutet? Pure Milch. Nicht vermischt mit Wasser. Ja? Früher hat man also, Leute haben betrogen, wenn sie die Milchverkäufer ja? haben Milch mit Wasser gemixt und dann gab es mehr Milch und mehr. Kohle! Also, verkaufst Milch vermischt mit Wasser, ist schwerer und du mixt es, also du streckst es. Ja? Fragen wir die, die sich damit auskennen mit Strecken. Ja, so gibt es auch. So was gibt es auch. Das von Allah und nicht. Echt, wo sind wir stehen geblieben? Also, Khalis bedeutet pur. Es ist nicht mit irgendwas anderes gemixt. Ja, Ikhlas. Wer diesen Ikhlas nicht verwirklicht hat, dass die Ibada zu Allah subhanahu wa ta'ala rein ist, nicht mit Schirk vermischt, nur so einer gehört zu den Glücklichen und den Geretteten. Deswegen nennt man Surah Kul Huwallahu Ahad wie? Al-Ikhlas, Reinheit. Surah Kul Huwallahu Ahad, wie heißt sie? Al-Ikhlas. Schaut mal nach, wer mir nicht glaubt. Also. Was bedeutet der Ikhlas? Reinheit. Kul, huwa Allahu ahad. Sag er. Ha? Er ist Allah einer. Er, Allah, er ist der eine, einzigartig. Ha? Allahu samad. Er ist was? Samad. Lem yelid wa lem yulid. Lem yelid wa lem yulid. Er ist nicht geboren worden. Ha? Und er hat auch niemanden geboren. Ha? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Und niemand ist ihm jemals gleich oder ähnlich oder das er, wie sagt man das? Ebeden, ebeden. Dass er irgendeine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala hat. Seine schönen, perfekten Eigenschaften, tabaraka wa ta'ala, wie sie ihm gebühren, subhanahu wa ta'ala. Niemand. Das ist dieses Ikhlas. Ja? Und so, du sagst, كُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allah ist der eine Einzige. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Und niemand ist ihm jemals gleich. Aber du nimmst dir deinen Präsidenten, dass er Gesetze macht oder diese demokratische Partei oder was weiß ich was für eine andere Partei, das Parlament, ja, die Gesetze machen. So, wenn du sie angenommen hast, dann sind sie Allah kufu. وَلَمْ يَكُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Du lügst, wenn du das sagst, وَلَمْ يَكُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ja? Und niemand ist ihm gleich, wenn du sagst, ich akzeptiere diesen Parlament. Ja? Das türkische oder ägyptische oder was weiß ich was, syrische. Das bedeutet, sie sind Allah mit Allah gleich. Weil Allah ist der, der Gesetze macht. Du sagst, ja, ich akzeptiere, dass die auch Gesetze machen. Halas, du hast deine La ilaha illallah zerstört. Du hast deine Kul huwallahu ahad zerstört. Aber das verstehen die Muslime nicht, leider. Und dann passiert das, was passiert. Subhanallah, subhanallah. Wallah, ehrlich gesagt, es ist schon traurig. Zum Beispiel, du siehst in Syrien das, was dieses Monster, dieser Muschik, dieser alevitische Shaitan, Qatalahullah, macht mit Muslimen. Ja? Wenn du das siehst, auf der anderen Seite siehst du Brüder, Mashallah, Tabarakallah, die kämpfen. Takbir, Allahu Akbar, und schießt auf die Muschikin. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite siehst du Leute mit Trommeln und Gitarren und Tanzen und Klatschen herum, wie die Muschrikin vor dem Islam und Kaaba herumgeklatscht sind und gepfiffen haben und da und Männer und Frauen zusammen, alles vermischt. Dann wird, ach, dann, hey, was passiert? Ach, du wirst traurig, sagst du, ja, Rabbil Alamin, was ist das? Ha? Was ist da los? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wallahi, würden diese Leute auf Tawhid sein, werden diese Leute, würden diese Leute richtig Religion verstehen. Wallahi, wer Assad, nicht Assad, dieser Assad Bashar, sondern sogar sein Vater Hafiz al-Assad, vor 50 Jahren wäre schon längst unter der Erde. Mit den Händen der Mu'minin, biznillahi tabaraka ta'ala. Ja? Aber leider, nein, das geht nicht. Geht nicht, solange du den Tawhid nicht verwirklicht hast. Jeder, der das gemacht hat, der wurde gleich erschossen oder verhaftet. Die ganze Zeit. In der Zeit von seinem Vater Hafiz al-Assad und jetzt auch in der Zeit von Bashar al-Assad. Ulema, Shuyuch, Duat, Gefängnis oder getötet. Aywa, die Stadt Hama, die Stadt in Syrien, der Vater von Bashar, Hafiz, ein größerer Schwein als sein Sohn, hat die ganze Stadt hat er mit dem Boden gleich gemacht. Und alle getötet, die drinnen waren. Und wer war wohl drinnen? Was denkt ihr, Christen? Juden? Schia? Nein, wallah, es waren Muslime. Muslime, die Koran und Sunna gefolgt haben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Fakullu man sawa bayna Allahi wa bayna ba'dil makhluqat fil hubbi bihaythu yuhibbuhu kama yuhibbu Allah wa yakhshahu kama yakhsha Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yad'uhu kama yad'u Allah. فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاهه وكان حليما شجاعا. شيخ الاسلام ابن تيميه also sagt weiter in dieser Fatwa, jeder der Allah subhanahu wa ta'ala mit irgendeinem seiner Geschöpfe gleichstellt in Liebe, so dass er ihn liebt, dieses Geschöpf, dass er ihn so liebt, wie man nur Allah lieben kann, lieben darf, oder wie man nur Allah liebt, ja? Oder dass er Angst vor ihm hat, oder Ehrfurcht, Khushua, ja? Ist Demut, oder was habe ich gesagt? Ehrfurcht, Barakallahu fikum, dass er vor ihm Angst hat, so wie man nur von Allah Angst haben darf, وَيَرْجُوهُ كِمَا يَرْجُوا اللَّهُ, oder er wünscht sich ihn, er will ihm näher kommen, ja? So wie er Allah subhanahu wa ta'ala sich wünscht, dass er ihm näher kommt. Und er ruft ihn und bittet ihn in seinen Bittgebeten, so wie man nur Allah, den einzigen Gott, der Barak wa ta'ala, in den Bittgebeten rufen darf. فهو مشرك. So einer ist Muschrik. الشرك الذي لا يغفره الله. Schirk. Denn Allah nicht verzeihen wird. Allah wird ihn nicht verzeihen. Das ist der Kicker. ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاهه. Auch wenn er dabei عفيف ist, wenn er, wie sagt man das, wenn sein Essen rein ist, er isst nur Sachen, die halal sind, oder er heiratet, oder er hat Geschlechtsverkehr nur mit einer Frau, mit der er geheiratet hat, er ist also kein Zani, kein Unzüchtiger, oder isst irgend so ein Fraß, was Kuffar fressen, nein. Oder, wir können Halim al-Shujan, auch wenn er dabei ist, ein Mensch, der ist zärtlich, ja, oder ist tapfer. Er hat also diese schönen menschlichen Eigenschaften. Schönen Achlach, schönes Benehmen und so weiter und so weiter. All das nützt ihm nicht, wenn er jemanden liebt, so wie er nur Allah lieben darf. Wenn er von jemandem Angst hat, so wie er nur vor Allah Angst haben darf. Wenn er jemanden, er wünscht sich ihn, ja, Wunsch, er hofft, dass er ihm näher kommt, so wie er, also eine Person oder ein Geschöpf, so wie er nur Allah subhanahu wa ta'ala sich wünschen darf. Du, was wünschst du dir? Was erhoffst du dir? Dass du eines Tages im Jenne, ja, zu deinem Herrn, der Baraka ta'ala, zurückkehrst. Das ist deine größte Hoffnung, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir annimmt, das, ja, womit du dich auf dieser Welt richtig müde gemacht hast. Richtig müde. Du bist richtig müde geworden. La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann kommst du Yawm al-Qiyamah und du bekommst was? Wenn du nichts bekommen würdest, das wäre super, du bekommst Jahannam und kommst nie raus. Ja? Diese Art von Schirk ist die Schirk. Oder du rufst jemanden und bittest ihn oder betest ihn an, so wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala bitten darf, dass du ihn rufst. Ja Allah, gib mir das, oh Allah, entferne von mir diese Krankheit, oh Allah. Du rufst jemand anderen, sagst, oh Ali, oder oh Hussein, oder oh, was weiß ich was. Ja? Halas! Dann bist du ein Muschrik. Welcher Schirk? Schirk, den Allah nicht verzeihen wird. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi. Allah wird nicht verzeihen, dass man ihm Schirk macht, dass man ihn jemanden gleichstellt oder beigesellt. Allah wird es nicht verzeihen. Allah verspricht und Allah wird sein Versprechen halten. Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi. Wa yagfiru ma dun dhalika liman yasha. Allah wird nicht verzeihen, dass man ihm Schirk macht. Aber außerdem, andere Sünden außer Schirk, wird er verzeihen, wenn er möchte. Ja? Dann werden wir Juhal sehen, wie sie sagen, es gibt drei monotheistische Religionen. Der Islam und Judentum und Christentum. Aber wir wissen, dass es im Christentum nicht einen Gott gibt, sondern es gibt drei Götter. Bei den Europäern gibt es tausende Götter. Ja? Diese drei Götter sind nur bei den Christen im Nahen Osten oder die Christen, die arabischen Christen oder die Christen, die in Syrien oder in Palästina leben, weil sie sagen, einer von drei. Ja? Allah beschreibt sie im Koran und sagt, قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثٌ. Ungläubige sind die, die sagen, Allah ist einer von den drei. Ja? Das sind diese Muschrikin, die sagen, Allah ist einer von diesen drei. Ja? Gott ist einer von diesen drei. Der allmächtige Herr ist einer von diesen drei. Das sagen die alten Christen, die früheren Christen. Aber die Christen, die in Europa leben, wie viele Götter haben die? Der heilige Sankt Fulani oder Sankt Wallahi. Jeder ist bei denen heilig. Jeder, der aber heilig oder selig gesprochen wird, den darfst du rufen. Und den sollst du rufen. Statuen. Ich habe immer geglaubt, diese Frau, das wäre Maria. Aber es ist nicht immer Maria. Es gibt manchmal Maria, manchmal gibt es irgendeine andere Frau. Ich kenne ihren Namen nicht. Für was ist diese Frau, diese Statue? Sie beschützt Kinder. Oh, sie beschützt Kinder. Ist der allmächtige Gott, der Baraka Ta'ala. Nein, sie wurde selig, sie beschützt Kinder. Sie ist heilig. Oder Papst. Dunkel oder Brücke. Echt? Es gibt ja auch Dunkel oder Brücke. Wenn du so dunkel reifest, siehst du oft eine Statue. Das ist mal aufgepasst, Alter. Wer ist diese Statue? Ist das Maria? Ist Schutzpatron von Dunkel. Schutzpatron von Dunkel. Von der Straße oder sowas. Ja, ja. Das ist normal. Schutzpatron von Wasser, alles gibt es. Habt ihr diese, also das habt ihr verstanden, Alhamdulillah, das... Darf ich wissen? Ah, ja. Darf ich fragen? Nein. Was ist, wenn jemand Angst vor Tieren hat? Habibi, wir haben einen Vortrag gehabt über Angst. Ist erlaubt. Hamza, Sheikh Hamza wird dir das erklären. Nach dem Vortrag wird sie ja dann miteinander diskutieren. Aber habt keine Angst. Das ist normal. Wir haben einen Vortrag gehabt über Angst. Also wir haben die Angst, also wie sagt man das, über das ganze Thema haben wir erwähnt, wann ist Angst verboten, haram, wann ist Angst erlaubt, wann ist es eine natürliche Angst, ja? Wann ist Angst Schirk, also Kufr. Ja? Alle diese Arten, dann haben wir gesagt, zum Beispiel, dass du von jemandem Angst hast, so wie du nur von Allah Angst haben darfst. Das ist alles unglaublich, wenn du sagst, Allah, ich habe Angst, dass mein Scheich in Türkei nicht erfährt, was ich jetzt hier gerade mache, er sieht mich, er hört mich, ja. Wenn du so eine Angst vor deinem Scheich hast, dann bist du ein Ungläubiger. Halas, fertig. wenn du von jemandem Angst hast, zum Beispiel du hast Angst von einer Spinne oder einer Schlange, dann ist das eine natürliche Angst. Seine Angst ist nicht verboten. Verstehst du mich, meine Grafikum? Wenn du Angst hast von einer Sache, ja, und diese Angst bringt dich dazu, dass du nicht deine Verpflichtungen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber machst, dann ist das eine große Sünde. Ja? Zum Beispiel, du hast Angst, auf irgendeine Raststätte zu beten. Warum? Carlos, deine Zeit wird gleich. Du hast 2 Stunden Ikindi zu beten, mein Lieber. Jetzt wird die Sonne ist schon richtig Richtung Westen, also. Ich? Du bist nicht weg. Hört mal hier. Ja? Entschuldige, aber ich nicht. Das passt mir heute nicht dazu. Dieses Wort kann man gar nicht da reingeben. Ich bin zu klein, Mensch. Ja? Das würde den Sinn total verändern. Ja? Wie bei diesem einen Bruder, ich erzähle, ich sage, du, der ist in einer Not, also ich wollte sagen Notsituation, und ich sage, er ist in einer Not, und er sagt, Notwurf. Unglaublich, ja? Du sagst zu jemandem, schau, du musst jetzt Ikindi beten, also Asr, ja? Du hast keine Zeit, die Sonne wird untergehen also, ja? Bleib mir stehen mit Auto, beten wir da Asr, beten wir Ikindi auf Raststätte, Kuffar sollen gucken, ist noch besser, wir werden Zeugen gegen die Sanyam und Qiyama. Ja? Na Allah, vielleicht wird was wie. Ich habe eine Geschichte einmal gehört. Brüder haben gebetet und jemand hat aus dem Auto auf sie irgendwas geworfen und bla bla bla. Und er betet, er kennt ihn nicht. Warum? Weil er Angst gehabt hat, dass er in den Kerl irgendwas macht. Diese Art von Angst ist haram. Darfst du nicht so eine Angst haben. Was kann dir schon passieren, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel? Du musst deine Pflichten machen. Oder du hast Angst von jemandem so sehr, dass du eine offensichtliche Sünde machst. Ja? Jemand kommt zu dir und sagt, hör zu, wenn du jetzt nicht ein Glas Rotwein trinkst, dann werde ich dir so eine Watsche verpassen, dass dir der Schädel 13 Tage wartet. Ja? Gell? Oder 14, dir egal. Ja? Und du sagst, okay, bitte nicht schlagen, ich mach das schon. Wenn du es trinkst, hast du eine große Sünde begangen. Ja? Und diese Angst, die dich dazu gebracht hat, ist haram. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Und das gilt auch für Kufr. Wenn du aus Angst Kufr begehst, Allah, bist du kafir geworden. Wenn man bedroht wird? Was ist bedroht werden? Problem. Wie? Sag's mir. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Pistole und Kufr. Ja, der Lichtfeld. Ja, das Schwert. Warte, der Bruder will uns ein Beispiel nennen. Meinst du mit Messer oder so? Sag, dass dieser Präsident ein Gott ist und ich bin. Wenn du dir hundertprozentig sicher, was heißt da hundertprozentig, wenn die überwiegende Meinung ist, dass der Schwachkopf, der dich bedroht, dass er wirklich abdrücken wird, dann darfst du sagen, okay, ich sag's. Aber dass du gleich danach wieder Tauba machst und sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman. Außer derjenige, der gezwungen wurde. Ja? Deswegen ist das Zwang, wenn jemand dich etwas zwingt. Ja? Aber es ist, also er bedroht dein Leben oder er bedroht dich zu bestrafen mit einer Sache, die die menschliche Seele von Natur aus nicht aushält oder erträgt. Er sagt, ich werde dir die Hand abhaken oder ich werde dich anzünden mit Feuer oder er bedroht zum Beispiel er. Also Sachen, die deine, aber wenn er sagt, ich schmeiß dich raus von der Arbeit oder du sagst, keine Ahnung, begehst du einen Kufr, ja, dann bist du ein Kafir geworden. Weil die Arbeit kann man niemals Vorsprung geben über Tawhid. Gerne Luft in den Mund. Ja, was? Wenn ein Bedroht Angehörigen. Das ist das Gleiche, inshallah ta'ala. Er bedroht deine Frau oder dein Kind oder andere Mu'minin und so. Und du weißt, der Schwachkopf wird das machen. Du sagst, das alles. Ich sage, Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, die Muschrikin haben ihn umzingelt und haben ihn gedroht, dass sie ihn schlachten, dass sie ihn töten. Haben gesagt, sag irgendwas gegen den Propheten, also gegen Mohammed. Ja? Und er war ein Kind. Und die haben ihn bedroht, wollten ihn töten und er hat etwas gesagt. Und dann haben sie gelacht und so, schoss den und haben ihn weggeschickt. Und er ist weinend zum Propheten gekommen, hat gesagt, ja Rasulullah, ich habe das und das gesagt. Wallahi, sie haben mich gezwungen. Und der Prophet hat mir gesagt, und wie war dein Herz? Er sagt, Wallahi, mein Herz war richtig stark im Iman. Ja? Aber die haben mich gezwungen, sie wollten mich töten. Und ja? Der Prophet hat mir gesagt, wenn sie dich noch einmal zwingen und bedrohen, dass sie dich töten, mach's noch einmal. Aber was? Das ist nur bei was? Ja. Nur bei Zwang. Wenn er dich, stell dir vor, ein 13-Jähriger kommt zu dir und sagt, entweder du machst jetzt Sejda zu diesem, was weiß ich, Grab oder zu diesem Kreuz und so, oder ich zeig dir ein paar Kung-Fu-Griffe und mach dich fertig. Und sag, oh, bitte nicht, mach das schon. Dann bist du Kafir geworden. Weil das, womit er dir droht, ist lächerlich, das ist Schwachsinn. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das zählt nicht dazu. Und was, wenn man es nicht sagt und der Typ dir dieses Dann bist du in Jannah, inshallah. Nein, dann bist du Shahid, bismillah. Ja? Und dazu ruf mich auch auf. Ja? Ruf mich dazu auf, dass du immer schwach, nachgeben. Nein, sag, boah, ich töte dich, wenn du dich etwas gegen, wenn du den Propheten nicht schimpfst, sagst du, Biallah, bismillah. Wallahi, du machst mir dadurch einen Gefallen. Ja? Ich und du werden uns nach diesem Tag nie wiedersehen. Ich komme ins Paradies und du in Jahannam. Außer du nimmst in der Zwischenzeit Islam an und stirbst als Muslim. Ja? Das hat es zu Abu Darda gesagt, weil Abu Darda war etwas Besonderes. Ja? Der Prophet hat also bestimmte Sachen nicht zu allen Sahaben gesagt. Ja? Und zu anderen hat er das gesagt. Ein Mann kommt zu Omar oder zu Abdullah ibn Omar und sagt, wenn ich einen Mann töte, gibt es dafür Tauba? Also für Mord, wenn ich jemanden ermorde, kann ich Tauba machen? Also Reue, dass Allah mir verzeiht? Er sagt, nein, es gibt keine Tauba für Ermordung. Und der Mann geht weg. Ein anderer kommt und sagt, er stellt ihn die gleiche Frage. Wenn man jemanden ermordet, gibt es dafür Tauba? Verzeiht einem Allah, Vergebung bittet, der Baraka Tala? Er sagt, ja, natürlich, bei allen Islamischen. Das ist ohne Wenn und Aber. Ja? Und er sagt, wie hast du dann dem, hast du gesagt, es gibt keine Tauba für Mord? Er sagt, ja, weil ich in seinen Augen gesehen habe, er plant jemanden zu ermorden. Ja, ich habe in seinen Augen gesehen Blut. Er plant schon, wie er jemanden, was weiß ich, aufschließt und dann zusammenschneidet und dann in den Sack reinpackt und was weiß ich was. Er ist ein Killer. Deswegen habe ich gesagt, es gibt keine Tauba. Wenn du es machst, da war's. Damit ich davon abhalte. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, viele Leute wird kommen und sagen, Bruder, was sagst du, ich will studieren gehen? Sag, nein, das ist nichts für dich. Mach's nicht. Das ist nichts für dich. Ich kann jetzt nicht sagen, geh studieren. Was wird mit dir passieren? Das Gleiche, was mit vielen Leuten vor dir schon passiert ist, dass er 10 Jahre, 15 Jahre in Ägypten ist, oder in Jordanien, oder in Medina, oder in Mekka, oder in Riyadh, vergoldet seine Zeit und ist das Stipendium, was jemand anderer hätte haben sollen. Ja? Und dann kommt er zurück, Schwachkopf. Als Schwachkopf gegangen und als Schwachkopf zurückgekommen. Hat nichts gelernt und diese islamische Umma hat überhaupt keinen Nutzen von ihm. Vielleicht hat er irgendeinen Blödsinn noch dazu gelernt, dann erzählt er das Gegenteil von dem, was er erzählen sollte. Er tut die Religion auf eine ganz andere Art und Weise. Hey, dann sagen wir, wenn wir das böse sagen, nein, du bist nicht dafür. Du bist nicht geeignet dafür. Ja? Oder wenn jemand kommt und sagt, Wallah, ich will eine zweite Frau heiraten. Was sagst du zu Sheikh? Sheikh, gib mir eine Nasiha, was sagst du dazu? Ich sage, nein, mach das nicht. Du kannst nicht einmal die erste richtig. Also, was auch immer. Ja? Du bist nicht für eine zweite Frau. Ja? Du kannst mit der ersten gar nicht umgehen. Wie willst du die zweite? Lass das lieber sein. Und bei allen anderen Sachen, jemand kommt und sagt, ja, ich will, was weiß ich. Ah, nein, lieber nicht. Du würdest 2 Tage ohne Pepsi nicht aushalten. Ja? Ja, Allah. Auf der anderen Seite, Kuffar mit Pepsi, so und du. Okay, ich gebe meinen Kalaschnikow für Pepsi. Tauschen wir. Ja? Granatenwerfer für ein Bibnik. Ja. Ja. Du da bist, bleib zu Hause. Ja, mach Ibadah. Mach Zikr viel. Allah muss dann. Das ist so, leider. Kann man nichts machen. Wir müssen inshallah mit realistisch sein will. Ja? Ein Muslim darf nicht in Träumen leben. Bei den Kuffar ist das, bei den Nicht-Muslimen, bei den Kuffar, ist dieses Motto ist der größte Schlüssel zum Erfolg. Nicht träumen, lernen, hinsetzen, arbeiten. Du sagst, oh Allah, ich wünsche mir, ich wäre ein Millionär und so. Nein, nein, nein. Zuerst gehst du Hauptschule, bist der Beste. Dann Gymnasium, bist der Beste. Dann eine höhere Schule, Universität und so, wirst du ein Doktor. Ah? Du hast deine Ziele und du träumst nicht. Jeder, der irgendwo im Zimmer gesessen ist, hat sich eingehascht, hat Musik gehört, war so ein Draufgänger, hat seine Jugend vergoldet. Ah? Kann nicht einmal 1x1. Das war ein Träumer und aus ihm wird nie was. Die erfolgreichen Kuffar sind wer? Die Sache realistisch genommen haben. Ernst, ohne zu träumen. Und du als Muslim bist Aula, dass du so denkst. Wie sagt man Aula? Er. Ja. Normal. Echt? Normal. Aula ist nicht normal. Er bedeutet. Nicht er, sondern Aula. Aula, er kann man gelten lassen, inshallah. Du als Muslim bist, du musst also so denken. Objektiv, dass du sagst, Allah, das heißt so und so, meine Möglichkeiten sind so und so. Ich kann über diese Möglichkeiten nicht. Halas. Verstehst du mich? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hat noch jemand irgendeine Frage? Ayo. Kann man jetzt die Option, also zwischen den beiden Optionen auswählen, also von Abu Darda? Und von kann man zum Beispiel, wenn du jetzt bedroht wirst. Nein, nein, nein. Wir reden, wenn wir über Zwang sprechen. Ja? Zwang, du wurdest gezwungen, Kufr zu machen. Die Leute haben dich bedroht mit Sachen, die eine menschliche Seele von ihrer Natur aus, Allah hat sich so erschaffen, dass sie diese Sachen nicht ertragen können. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie schwach der Mensch ist. Aus seiner Gnade zu uns hat er uns diese Option gegeben, damit wir. Wenn wir gezwungen werden, nichts anderes, Jahl zählt nicht dazu, oder Liebe zu dieser Dunya, oder wegen Geld, oder irgendeine Maslahat, du sagst Nutzen für Islam, nichts gilt. Nur das Einzige, womit du entschuldigt bist, ist was? Zwang, du wurdest gezwungen. Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Gnade zu uns, weil wir so schwach sind, hat uns diese Sache verziehen, wenn wir gezwungen werden. Aber er hat uns wissen lassen, der Baraka ta'ala, wenn wir standhaft bleiben und getötet werden, dann ist ihr Paradies garantiert. Shahada. Shahada fi sabilillah. Was sagt der Professor Name? Der größte Shahid, also der beste Dschihad, den es gibt. Ja? Also Dschihad, was kommt danach? Die Shahada. Der größte Dschihad ist, dass du einem Tyrannen die Wahrheit ins Gesicht sagst. Du kommst zu ihm und sagst, so und so und so und so. Ja? Und er tut dich hinrichten, ist getötet. Das ist der größte Dschihad, sagt der Prophet alaihi salam. Versteht ihr das? Aywa, jemand kommt und sagt, sag, dein Gott ist Jesus. Sag, na Wallah, ich sag das nicht. Sag, wir töten dich. Ja, Allah, Bismillah, man kann nicht 100 Mal sterben, nur einmal. Und dieses einmal soll für La ilaha illallah sein. Soll für Allah sein, Tabarik wa ta'ala. Wie oft kann er dich denn töten? Einmal. Ja, Allah, Bismillah, einmal. Ja? Was passiert jetzt? Ja, ist es vorbei? Nein, erst jetzt beginnt das Ganze. Ja? Wenn ich die Kugel getroffen habe, Allahs, und die Seele aus deinem Körper rauskommt, erst jetzt beginnt das ewige Leben. Man kann es mit diesem Leben nicht vergleichen, Wallahi. Dieses Leben, das wir hier leben, ja, in Schweiß und Tränen und Blut und Schmerz und Angst, ja, das gibt es Yawmul Qiyamah. Das gibt es in Jenseits, für Mu'minin gibt es das alles nicht. Ja. Aber für eine andere Gruppe gibt es nichts anderes außer das. Schmerz und Leiden und Angst. Und Tränen, Blut und so weiter und so weiter. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, Allah, er zwingt dich, dass du kafir wirst. Und wir sagen, er zwingt dich. Gezwungen ist eine ganz andere Sache, die Allah verzeihen wird. Aber Munafikin, die kommen und herumschnüffeln in unserer Moschee und tun spionieren. Sie machen das nicht, weil sie gezwungen worden sind, sondern sie machen das wegen Geld. Sie machen das wegen Nifak. Versteht ihr mich? Was ist denn mit dieser Sorte? Das ist die schlimmste Sorte, es gibt keine schlimmere. Ja? Der Professor sagt, Al-Munafikuna fi darkil asfali min an-nar. Die Heuchler sind im tiefsten Abgrund im Jahannam. Unter allen anderen Götzenanbetern sind die Heuchler in Jahannam. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Aywa, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir machen nächstes Mal weiter, inshallah. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Gibt es noch Fragen?